Der Frühling ist da und damit wird jetzt die Zeit draußen im Garten wieder attraktiv. In unserem Spezial im Mai haben wir diese Themen für Sie vorbereitet. Welche Nomen und Verben sind wichtig, wenn Sie einen Garten haben und draußen arbeiten? Aber im Garten soll man ja nicht nur arbeiten. Man darf ihn auch genießen. Deshalb stellen wir Ihnen auch andere Aktivitäten vor, wie man den Garten nutzen kann. Mit Dialogen zu diesem Thema können Sie Ihr Hörverständnis trainieren. Und Sie lernen auch Redemittel zum Argumentieren. Mithilfe eines Dialoges über verschiedene Gärten können Sie üben, wie man Argumente austauscht. Und nun viel Spaß!